In dieser Folge zeige ich dir auf, dass wenn du nicht an die Kohle denkst, dein Geldbeutel dennoch gefüllt wird und umgekehrt du nie langfristig genug Geld haben wirst. Der gute Geist deines Unternehmens. Willkommen zum Podcast. Du erfährst hier kostenlos, warum ein guter Geist für ein außergewöhnlich erfolgreiches Unternehmen unabdingbar ist. Also für alle, die den normalen Weg verlassen möchten und einen optimalen Weg einschlagen wollen. Kennst du das als Unternehmer? Geld regiert die Welt oder ohne Moos nichts los. Und die Fixkosten werden auch laufend höher. Doch wenn du direkt aufs Geld zielst, wirst du nie welches haben. Wetten? Denn damit liegt dein Fokus auf deinen Produkten und nicht auf den Bedürfnissen. Wenn du also für das Installieren deiner Fräsmaschine 14 Stunden kalkulierst und dabei pro Mannstunde x Euro willst, handelst du am Kunden vorbei. Warum? Weil es dem Kunden egal ist, wie lange du dazu benötigst. Sein Bedürfnis ist, zum abgemachten Zeitpunkt deine Maschine produktiv einzusetzen. Und noch wichtiger, jede Zeitverzögerung bringt deinem Kunden einen Produktionsverlust, was wiederum mit hohen Kosten verbunden ist. Es gilt also, vorab das Kundenbedürfnis abzuholen und danach mit deinem Nutzen zu verbinden. So bist du mit dem Kunden auf Augenhöhe und genießt hohe Aufmerksamkeit. Im genannten Beispiel hieße es, dass dem Kunden vorzurechnen, was passieren würde, wenn er die neue Maschine nicht zum versprochenen Zeitpunkt in Betrieb hätte. Oder wie hoch der Schulungsaufwand ist, wenn er nicht deine einfachere Maschine aus finanziellen Gründen einsetzen würde. Du sprichst also den Geldbeutel an, deines Kunden und nicht direkt an deinen eigenen. Probleme und die dahinterliegenden Bedürfnisse zeichnen sich auch in ganz einfachen Dingen des Lebens wider. Du zum Beispiel willst jetzt in diesem Moment lernen und unterhalten werden. Deine Kunden möchten vielleicht ein Eis schlecken oder sich um ein Geschenk für seine Frauen kümmern. Probleme und Bedürfnisse sind also eng verknüpft und nicht immer offensichtlich. Helfe dabei deinem Kunden. So hatten die Menschen im Mittelalter scheinbar keine Probleme mit Ratten, denn sie erschlugen diese mit Knüppeln. Erst als die Fallen erfunden wurden, entstand das Bedürfnis, diese Fallen auch zu kaufen. Der Nutzen dabei war, dass sich die Leute angenehmerem widmen konnten, als Ratten während des Essens zu erschlagen. Doch bevor wir näher darauf eingehen, wie man den Geldbeutel füllt, erzähle ich hier mal meine eigene Geschichte. Beim Start meiner ersten Firma war die Geschäftsidee simpel. Ein Tool, mit welchem man die Website kinderleicht aktualisieren konnte. Es war die Zeit vor der Dotcom-Blase. Damals musste man Programmierer sein, um die Website auf dem aktuellen Stand zu halten. Oder brauchte einen Webmaster, um ein neues Mitarbeiterbild auf der Über-uns-Seite zu ersetzen. Das kostete Nerven, Zeit und schlussendlich auch viele Euros. Wir waren eine der ersten Agenturen, die ein CMS, ein Content Management System, entwickelten, welches ohne Software und nur via Internet funktionierte. Unser Anspruch lautete, auch ein Fünfklässler sollte damit die Website aktualisieren können. Gesagt, getan. Viele Monate später, welche mit viel Schweiß und Energie verbunden war, gingen wir in den Markt. Doch von rotem Teppich ausrollen konnten keine Rede sein. Wenn wir überhaupt einen Präsentationstermin bekamen, war es fast immer schade für den Zeitaufwand. Auf 10 Besuche gab es im Schnitt ein Angebot. Es war total deprimierend. Unsere Argumente halfen wenig. Also rechneten wir vor, was die Kunden sparen könnten, wenn nicht mehr der externe Webmaster alles aktualisiert, sondern die interne Sekretärin. War ein besser Versuch, aber noch nicht das Gelbe vom Ei. Dann senkten wir den Preis und ergänzten das Angebot mit einem Mietmodell. Half zwar etwas, aber noch immer nur ansatzweise in dem Umfang, wie wir das geplant hatten. Wir saßen da auf einem Top-Produkt, das sich, nur mit großer Mühe, verkaufen ließ und um Faktor 100 hinter unserer Hoffnung hinkte. Wir fusionierten schlussendlich das Unternehmen mit einer anderen Agentur. Hätten wir noch 2 Jahre so weitergemacht, wären wir pleite gegangen. Und dabei wohl auch gesundheitlich am Ende. Denn solche Bruchlandungen haben immer auch Einfluss auf das Privatleben des Unternehmers. Viele Unternehmer sitzen in solchen Fallen, opfern oft 16 Stunden pro Tag dem Unternehmen, treiben wenig bis gar keinen Sport, ernähren sich meist ungesund und verhalten sich äußerst gereizt. Und die Zeit für sich selbst oder gar den Partner zu erwähnen, erübrigt sich. Bemerkst du in meiner Geschichte die komplett falsche Sichtweise? Wir stellten unsere Idee ins Zentrum statt der Probleme unserer Kunden. Also stellen wir den Kunden ins Zentrum und stiften Nutzen vor Gewinn. Folgende 5 Punkte sollen dir als Leitschnur dienen. Erstens, Kundenbrille aufsetzen. Stell dir vor, du wärst der Kunde. Nun beobachtest du vor deinem geistigen Auge, wie ein ideales Kundengespräch abläuft. Was würdest du dir als Kunde wünschen? Wie würdest du dich wohl und verstanden fühlen? Was wäre dir auf der zwischenmenschlichen Ebene wichtig? Wie müsste das Gespräch laufen, damit es sich für dich als Kunde lohnenswert wäre? Zweitens, Bedürfnisse und Wünsche erfahren. Hier heißt es Fragen, Fragen und nochmals Fragen. Als Unternehmer bist du Berater und Verkäufer zugleich. Dabei neigst du aufgrund deines großen Erfahrungsschatzes, die Probleme deiner Kunden zu erahnen, wenn nicht sogar vorauszusehen. Wenn du dabei noch ganz schnell pfannenfertige Lösungen präsentierst, verlierst du. Wenn du die Bedürfnisse und Wünsche erfahren hast, schieße nicht gleich los mit deiner Lösung, auch wenn du sogar recht hast. Denn der Kunde fühlt sich zu dem Zeitpunkt noch nicht reif für eine Lösung. Drittens, nachfragen, bis du die konkreten Wünsche wiederholen kannst und bestätigen bekommst. An der Stelle geht es darum, dass der Kunde merkt, dass du ihn tatsächlich verstanden hast, und zwar nicht gespielt, zeige Empathie. Viertens, prüfen, wo dein Nutzen diesen Bedürfnissen und Wünschen erfüllen kannst. Nun solltest du konkret werden. Versuche anhand von Praxisbeispielen aufzuzeigen, wie du in der Vergangenheit mit ähnlichen Fällen umgegangen bist. So kannst du mögliche Lösungsansätze ausloten. Fünftens, konkretes Angebot, wo dich als gewinnender Lösungsanbieter präsentiert. Du hast nun genug Informationen, um ein gewinnendes Angebot zusammenzustellen. Pass auf die Zuvielfaltsfalle auf. Präsentiere nur eine Variante, nämlich die beste. 2 bis 3 Optionen werden genügen, um dem Kunden zu zeigen, dass du ihm helfen wirst. Merkst du, dass wir bis hierhin nicht einmal an deinen Geldbeutel gedacht haben? Und das ist gut so. Vergesse anfänglich, ob und wie viel Kohle es dir bringen wird. Setze die Kundenbrille auf und konzentriere dich einzig und allein darauf, die Wünsche, Motive, Probleme und eben deren Bedürfnisse deines Gegenübers zu finden. Dabei kann es sein, dass du mit deinem Nutzen keine Lösung bieten kannst. Auch gut. Sprich es ehrlich aus und versuche, jemand aus deinem Netzwerk zu empfehlen. Aber dann verliere ich ja Umsatz, denkst du jetzt sicher? Ja, aber nur kurzfristig. Mit diesem ehrlichen Schachzug wirst du viele Lorbeeren für eine spätere Zusammenarbeit ernten. Wenn dein Nutzen jedoch ein konkretes Bedürfnis deines Kunden befriedigt, will dein Kunde mit dir arbeiten. Der Preis rückt dabei für deinen Kunden in den Hintergrund. Und nun wird der Geldbeutel gefüllt. Natürlich gewinnst du so nicht jeden Auftrag und auch nicht zu jedem Preis. Die Chance auf einen guten Ertrag ist aber sehr hoch. Das Füllen des Geldbeutels wird dann noch beschleunigt, weil dein Kunde dich freiwillig und aktiv weiterempfiehlt. Eine sehr günstige Art der Neukundengewinnung. Und dadurch entsteht ein Nachfragesog. Mehr Anfragen, mehr Empfehlungen und noch schnellere Abschlüsse. Das wiederum bedeutet, der Geldbeutel wird noch mehr gefüllt. Ich schließe mit folgendem Zitat aus der Bibel. Wer hat, dem wird gegeben. Bringe also Nutzen, das Geld wird dir folgen. Du hörtest einen kostenlosen Podcast aus dem Buch «Der gute Geist deines Unternehmens». Hat es dich inspiriert, deinen guten Geist deines Unternehmens zu aktivieren? Willst du dein Unternehmen von normal zu optimal entwickeln? In meinem Buch, welches auch als Hörbuch erhältlich ist, findest du 52 erfrischende und sofort umsetzbare Kapitel für dein Unternehmen. Und das Beste? Aktiviere nun die aus dem Podcast gewonnenen Impulse direkt in dein Unternehmen dank kostenlosen Checklisten und Arbeitsblättern unter www.brunoarecker.com.